das schönste Land mitten in Europa. Die schönsten Menschen, das ist doch klar. Klare Flüsse und die schönsten Seen. Der Glanz und die Schönheit darf nie vergehen. Deutschland, Deutschland, Deutschland, das schönste Land der Erde. Deutschland, Deutschland, du bist alles für mich, auch wenn ich einmal sterbe. Deutschland, Deutschland, ich liebe dich, kehre endlich wieder heim. Deutschland, Deutschland, du bist alles für mich, denn ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Die Menschen so weiß wie der Schnee. Die Wiesen grün und saftig und voller Klee. Die Wälder groß und impulsant. Golden der Sand am Nordseestrand. Deutschland, Deutschland, ich liebe dich, das schönste Land der Erde. Deutschland, Deutschland, du bist alles für mich, auch wenn ich einmal sterbe. Deutschland, Deutschland, ich liebe dich, kehre endlich wieder heim. Deutschland, Deutschland, du bist alles für mich, denn ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Das mutigste Land in der Geschichte der Menschheit. Vom Norden bis zum Süden, die reichste Schönheit. Die Luft so rein, der Himmel blau und klar. Das schönste Land, das ich jemals sah. Deutschland, Deutschland, ich liebe dich, das schönste Land der Erde. Deutschland, Deutschland, du bist alles für mich, auch wenn ich einmal sterbe. Deutschland, Deutschland, ich liebe dich, kehre endlich wieder heim. Deutschland, Deutschland, du bist alles für mich, denn ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Denn ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Denn ich bin stolz, ein Deutscher zu sein.